Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die Frage ist, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Sind mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Die Geschichte der Hitlerjugend. Eine Dokumentation von Karl Höfkes, gesprochen von Matthias Ponier. Mai 1945. Unter den Millionen deutscher Soldaten, die im Westen und Osten in Kriegsgefangenschaft gingen, befanden sich auch Hunderttausende von Hitlerjungen. Was hatte die deutsche Jugend zu dem Mann getrieben, dessen Namen sie wie ein Banner vor sich hertrug und für den sie sogar zu sterben bereit war? Der ehemalige Reichsjugendführer Arthur Axmann erinnert sich, wie er zur Hitlerjugend fand. Ich war 1928 Oberseekundaner und die Schüler dieser höheren Lehranstalten trugen ja bunte Schülermützen. Und mit der Schülermütze wurde ich des Öfteren von Jungarbeitern angepöbelt, angerempelt. In einem Fall wurde ich überfallen. Mir wurde die Schülermütze geklaut. Das waren Uniformierte. Uniformierte mit grauem Hemd, roter Armbinde, Koppelschloss, Mütze, Sturmriemen. Und von ihnen hörte ich ihre Schlagworte wie du Klassenfeind, du Bürgersohn, Faschist. Faust und riefen Rotfront, Heil Moskau. Ich sprach mit meinen Klassenkameraden darüber, denen es zum Teil genauso gegangen war wie mir. Und ich verstand das nicht. Wieso war ich denn ein Klassenfeind? Meine Mutter ging doch auch nach dem Tod meines Vaters viele Jahre in die Fabrik arbeiten. Und was sollte denn Heil Moskau bedeuten? Etwa alles Heil kommt aus Moskau? Oder sollte alles Heil über Moskau kommen? Da schwante mir, dass diese Jugendlichen unter dem Einfluss Moskaus standen. Sie waren, wie man heute sagen würde, fremdbestimmt. Und irgendetwas wehrte sich in mir dagegen. Und justament in jenen Tagen entdeckte ich ein schreiendes Plakat an der Litfaßsäule. Und dieses Plakat rief zur Teilnahme an einer Kundgebung auf, die unter dem Motto »Gegen den Klassenkampf für die Volksgemeinschaft« stand. Nach meinem kürzlichen Erlebnis interessierte mich das natürlich Und so bin ich dann zu Fuß vom Wedding nach Wilmersdorf marschiert und geriet dort in meine erste Versammlung, in der ich alte und junge Arbeiter und gut gekleidete Bürger antraf. Über allem lag eine mir unbekannte Stimmung der Erwartung wie des Aufbruchs. Und dann kam der Redner, Dr. Goebbels, der Gauleiter von Berlin, und von starkem Beifall begrüßt. Der war ja noch ganz jung, kaum älter als 30 Jahre. Schon das zog mich an und er überzeugte mich mit der Klarheit seiner Sprache und Gedanken vom politischen Widersinn des Klassenkampfes, der, wie ich ja nun selber am eigenen Leibe erfahren hatte, schon in der Jugend lebendig war. Und dann rief er die Worte in den Saal: Die Jugend, die sich in der Nacht heimlich zu uns schleicht, wird einmal berufen sein, unsere Ketten zu brechen. Und ich hatte mich ja heimlich in die Versammlung geschlichen. So zündete dieses Wort in mir. In dieser Nacht bin ich mit heißem Kopf und heißem Herzen durch die lichtüberflutete Großstadt nach Hause gelaufen und habe mir auf dem Weg fest vorgenommen, eine Hitlerjugend im Wedding zu gründen und den Jungarbeiter für sie zu gewinnen. Wir erhielten keinen Befehl oder eine Aufforderung von oben. Es war unser freier Wille, unser eigener Entschluss. Wir haben uns selber angedient und wurden nicht zum Dienen kommandiert. Und so war es auch bei den anderen, was natürlich Einzelfälle nicht ausschließt, dass der Anstoß mal von der Partei oder der SA kam. Aber das möchte ich ganz besonders unterstreichen, dass die Hitlerjugend von unten, von der Basis her gewachsen ist und nicht von oben dekretiert wurde. Es ist doch unmöglich, die Jugend zu zwingen, sich den Gefahren auszusetzen. Die spätere Reichsreferentin Jutta Rüdiger erlebte Hitler erstmals Ende der 20er Jahre in Düsseldorf. Wir sprachen einer großen Maschinenbauhalle. Es war also voll besetzt und voller Spannung. Einmal hieß es, er kommt, alle sprangen auf, er kam auch gar nicht. Alle setzten sich wieder hin, als er wirklich kam, sprangen sie auf die Stühle. Also sämtliche Leute im Saal. Und dann war mein Eindruck, wie er so langsam anfing zu sprechen mit sonorer Stimme über die Deutschen und ihre Not und was man bewirken könnte. Er steigerte sich selbst in eigene Begeisterung nachher rein. Und als die Kundgebung zu Ende war, hatte ich das Gefühl, hier ist ein Mensch, der nicht an sich denkt und an sein Wohl, sondern nur, wie er dem deutschen Volk helfen kann. Wirkungen haben immer auch Ursachen. Um die Atmosphäre der 20er und frühen 30er Jahre in Deutschland nachvollziehen und die Wünsche und Hoffnungen der Menschen verstehen zu können, muss man an die historischen Wurzeln zurückgehen. Versailles, 18. Januar 1919. Auf den Tag genau 38 Jahre zuvor hatten die Deutschen hier ihren Kaiser gekrönt. Nun sollten sie am gleichen Ort ihre Demütigung erfahren. Der französische Ministerpräsident Clemenceau hatte diesen Tag bewusst zur Eröffnung der Konferenz festgesetzt. Er selbst, der amerikanische Präsident Wilson und der britische Premierminister Lord George standen an der Spitze der Delegationen von 27 Staaten, die sich zu den Siegern rechneten und die in den kommenden Monaten über das Schicksal des geschlagenen Deutschland beraten würden. Die Härte ihrer Forderungen, die am 28. Juni 1919 vertraglich besiegelt wurden, traf die demokratische deutsche Reichsregierung ins Mark. Die einschneidendsten Forderungen lauteten 70.000 Quadratkilometer Gebietsverlust, auch gegen den erklärten Willen der dort lebenden deutschen Bevölkerung. Abtretung sämtlicher Kolonien, Ablieferung von bis zu 75% der deutschen Kohle- und Stahlproduktion. Übergabe des größten Teils der Handelsflotte, Verkleinerung des deutschen Heeres auf 100.000 Mann. Und, als wäre das nicht schon genug, forderten die Siegermächte schließlich noch eine Wiedergutmachungszahlung von 226 Milliarden Goldmark, abzuzahlen in 30 Jahren. Anstatt das zarte Pflänzchen Demokratie zu hegen, versetzen die Sieger mit ihren unerfüllbaren Forderungen der neuen deutschen Regierung den Todesstoß. Der Keim für politische Radikalisierung und kommende kriegerische Auseinandersetzungen war gelegt. Während die Sieger feierten, verhungerten in Deutschland Hunderttausende. Denn trotz des Waffenstillstandes wurde die Blockade gegen Deutschland fortgesetzt. Vor allem Kinder und alte Menschen wurden Opfer der alliierten Hungerpolitik. Kommissionen der Siegermächte überwachten im Rheinland, in Oberschlesien und im Ruhrgebiet die Einhaltung der erzwungenen Kapitulationsbedingungen und schränkten die Handlungsfreiheit der deutschen Regierung ein. Proteste deutscher Arbeiter gegen die Besatzungsmacht schlugen die alliierten Militärs mit Waffengewalt nieder. Vor allem im Ruhrgebiet starben zahlreiche Bergarbeiter im Kugelhagel der Franzosen. In Berlin forderten zur gleichen Zeit Kommunisten den Sturz der Regierung. Als die Aufmärsche unter Polizeieinsatz aufgelöst wurden, kam es zum bewaffneten Aufmarsch linksradikaler Kräfte. Sie wollten eine Revolution nach dem Vorbild Russlands, wo die Bolschewisten die Regierung gestürzt und die Zarenfamilie ermordet hatten. Die junge Deutsche Republik wehrt sich. Ehemalige Soldaten bilden Freikorps und schlagen gemeinsam mit regulären Truppen den Aufmarsch blutig nieder. Am 5. Januar 1919 wird in München die Deutsche Arbeiterpartei gegründet. Mitglied Nummer 7, Adolf Hitler. Der ehemalige Frontsoldat macht bald als ideenreicher Organisator und begabter Redner auf sich aufmerksam. In der gleichen Stadt rief wenig später Kurt Eisner eine anarchistische Räterepublik aus. Gegner wurden ermordet, Ämter geplündert, Akten auf die Straßen geworfen. Demonstrativ sollte die alte Gesellschaft vernichtet werden. Wieder marschierten Freikorps ein und sicherten die öffentliche Ordnung. Vor den Unruhen und Aufläufen in der Hauptstadt ist die Deutsche Nationalversammlung Anfang Februar in das thüringische Weimar ausgewichen. Eine trügerische Idylle. Die Regierung steht auf tönernen Füßen. Währenddessen demonstrieren die Jugendorganisationen der SPD und KPD auf den Straßen Berlins kämpferische Entschlossenheit. In der Weimarer Republik hatten sich im Wesentlichen drei Gruppen von Jugendverbänden herausgebildet. Die politisch motivierten, die konfessionellen und die freien Jugendbünde. So viel sie auch trennte, in der Ablehnung der als erstarrt und überkommen empfundenen bürgerlichen Lebensform waren sie sich alle einig. Wildgänse rauschen durch die Nacht mit schnellem Schwein nach Norden. Professor Dr. Arno Klönne, Autor zahlreicher Standardwerke zur Jugendkultur des 20. Jahrhunderts, zum Verhältnis der Jugend zur Weimarer Republik und zum Parlamentarismus. Die Ausnahmen waren im Wesentlichen die Jugendorganisationen, die der SPD oder der Zentrumspartei nahestanden. Bis auf diese Ausnahmen gab es ganz generell einen Trend der Ablehnung gegenüber der Weimarer parlamentarischen Demokratie unter den organisierten Jugendlichen in den Jugendgruppen und Jugendverbänden. Das verband also, obwohl die positive Perspektive dann jeweils unter Umständen völlig entgegengesetzt war, wenn man die Nationalsozialisten und die Kommunisten etwa vergleicht. Aber die Ablehnung des Parlamentarismus, die Hoffnung auf einen starken, autoritären Staat, war auch in Jugendbünden und Jugendverbänden verbreitet, die nicht nationalsozialistisch oder kommunistisch waren. Also insofern gab es so etwas wie eine gemeinsame Frontstellung gegen die liberale Staats- und Politikform. Und es gab auch so etwas wie die gemeinsame Hoffnung auf, wie man damals gesagt hat, Regeneration von Staat und Politik. Also etwas wie einen politischen Jugendmythos, den dann sehr erfolgreich insbesondere die Nationalsozialisten, in gewissem Umfang aber auch die Kommunisten für sich nutzbar machen konnten. Auf der politischen Rechten gewinnt Hitler an Bedeutung. Er wird Führer der Deutschen Arbeiterpartei und tauft sie um in NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Zum Schutz eigener Versammlungen und als Waffe gegen den politischen Gegner befiehlt er die Gründung einer Schutzabteilung, kurz SA genannt. Im März 1922 verkündete das Parteiorgan der Nationalsozialisten, der Völkische Beobachter, die Gründung einer eigenen Jugendorganisation, des Jugendbundes der NSDAP. Leiter dieses Jugendverbandes war der aus München stammende Adolf Lenk. Bei der offiziellen Gründungsversammlung im historischen Bürgerbräukeller gibt Lenk bekannt, dass die Jugend vom 16. bis zum 18. Lebensjahr im Jungsturm Adolf Hitler zusammengefasst werden sollte. Die Uniform orientierte sich an der der SA. Was waren die Beweggründe, die junge Menschen zur nationalsozialistischen Jugend führten? Arthur Axmann erinnert sich. Es ist interessant, dass es im Wedding zuerst Schüler waren, die sich für die Hitlerjugend entschieden hatten. Das kam dadurch, dass ich meine Erlebnisse, meine ersten Auffassungen meinen Schulkameraden mitteilte und sozusagen auf der Schule versucht habe, Kameraden für die Hitlerjugend zu gewinnen. Es gab ja damals auch ab 1929 den Nationalsozialistischen Schülerbund. Und den gründete ich auch an meiner Schule. Aber unser eigentliches Ziel war ja, den Jungarbeiter zu gewinnen. Und deswegen war für uns die Hitlerjugend so wichtig, weil in der Hitlerjugend Jungarbeiter und Schüler in der Gemeinschaft erfasst wurden. Sie wissen, dass der Wedding ein ausgesprochenes Arbeiterviertel war und dass die Kommunisten dieses Arbeiterviertel vollkommen beherrschten. Es gab Straßenzüge, wo es wirklich nur Kommunisten gab. Und wir waren doch am Anfang in einer so hoffnungslosen Minderheit, dass man ja noch gar nicht wagen konnte, auf die Straße zu gehen. Wir wären ja sofort von der Straße beseitigt worden. Das war unmöglich. Wir begannen also mit kleinen Sprechabenden. Und im Laufe der Zeit sind wir dann dazu übergegangen, zu diesen Sprechabenden Andersdenkende einzuladen. Und als wir uns auch in der Argumentation etwas gefestigt hatten, sind wir auch in andere Versammlungen hineingegangen und haben uns in Sprechabenden der kommunistischen oder der sozialistischen Arbeiterjugend zu Wort gemeldet. Nach dem missglückten Putsch gegen die bayerische Landesregierung am 9. November 1923 wird Hitler zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg verurteilt, aus der er vorzeitig entlassen wird. Er beginnt sofort mit dem politischen Wiederaufbau der NS-Bewegung. An die Stelle von Lenk trat der aus Plauen im Vogtland stammende Jurastudent Kurt Gruber. Er wurde am 4. Juli 1926 zum ersten Reichsführer der Parteijugend und Referenten für Jugendfragen in der Reichsleitung der NSDAP berufen. Die NS-Jugendorganisation zählte zu diesem Zeitpunkt etwa 300 Mitglieder. Sommer 1926. Auf dem ersten Reichsparteitag der NSDAP schlägt die Geburtsstunde der HJ. Die Großdeutsche Jugendbewegung Kurt Grubers wird in Hitlerjugend Bund Deutscher Arbeiterjugend umbenannt. Organisatorisch wird sie der SA unterstellt. Leiter des gleichfalls ins Leben gerufenen NS-Studentenbundes wird Baldur von Schirach. Das Abzeichen der HJ ist Programm, eine runde Scheibe, die in ihrem unteren Drittel die dunkle Gegenwart zeigt, aus der sich die Sonne der Zukunft mit dem Hakenkreuz heraushebt und den gesamten Horizont erleuchtet. Die NS-Jugendbewegung organisiert sich zunehmend. Zwar stand sie zu diesem Zeitpunkt noch organisatorisch unter der Befehlsgewalt der SA, doch der Zustrom neuer Mitglieder, auch im Sudetenland und in Österreich, machte eine wachsende Selbstverwaltung immer notwendiger. An verschiedenen Orten arbeiten auch erste Gruppen des Nationalsozialistischen Mädchenbundes, der später in Schwesternschaft der Hitlerjugend und im Juli 1930 unter der Führung von Elisabeth Greifwalden in Bund Deutscher Mädel umbenannt wurde. Deutschland 1929, 2 Millionen Arbeitslosen. Nur 3 Jahre später werden es 6 Millionen sein. Die Weltwirtschaftskrise und die Auflagen von Versailles haben die Republik hart getroffen. Vor allem junge Menschen bezweifeln, dass die parlamentarische Demokratie fähig ist, die wachsenden Probleme zu lösen. Die Mitgliederzahl der NSDAP war inzwischen auf 176.000 angewachsen, die der Hitlerjugend auf 35.000. In Berlin ist der neue Gauleiter Dr. Josef Goebbels angetreten, um die deutsche Hauptstadt für die nationalsozialistische Bewegung zu erobern. Goebbels ist ein charismatischer Agitator. Unter seiner Führung gewinnen die Berliner Nationalsozialisten zunehmend an Bedeutung. Dieser Volk wird unter der Führung neuer Männer und neuer Ideen wieder anfangen, Geschichte zu machen. Waren nicht die Besten, die 1918 auf die Throne kletterten. Aber es werden die Besten sein, die sich eben anschicken, sie wieder von den Thronen herunterzuwerfen. Der spätere Reichsjugendführer Arthur Axmann erinnert sich an die Atmosphäre dieser Zeit und die politische Arbeit der Hitlerjugend in Berlin. Wir haben Sprechabende veranstaltet, die gegnerischen Jugendorganisationen dazu eingeladen, wie wir selbstverständlich auch in die Sprechabende der kommunistischen Jugendinternationale und der sozialistischen Arbeiterjugend zur Diskussion hineingegangen sind. Und das ist natürlich nicht immer harmonisch abgelaufen. Und wo einem die Faust entgegengehalten wird, da hilft dann schwerlich noch ein geistiges Argument. Aber sicher sind wir bei solchen Auseinandersetzungen auch nicht immer reine Engel gewesen. Ich erinnere mich an einige Beispiele. Da lud die kommunistische Fichte-Gruppe zu einer Diskussion im Wedding ein und ich bin dort mit einigen Kameraden hingegangen. Der Saal war überfüllt von Kommunisten und hinter mir als Diskussionsredner bildete sich ein Halbkreis und man putzte sich provokativ mit einem Messer die Fingernägel. Da kroch mir natürlich die Angst im Hals hoch. Und zum Glück kam dann die Polizei und rief in den Saal, Nationalsozialisten verlassen sofort den Saal. Und ich bin dann mit 3 Männchen rausgegangen, wurden dann aber auf der Straße verfolgt. Oder aber die roten Pfadfinder hatten uns eingeladen zu einer Diskussion. Und das war eine Versammlung, die sehr sachlich verlief. Die Aussprache wurde korrekt geführt von beiden Seiten und plötzlich stürzte der Rotfrontkämpferbund in den Saal und rief, wo ist die SA, und gingen auf uns drauf los. Und da traten die roten Pfadfinder dazwischen und beschützten uns vor ihren eigenen Leuten. Und sie boten sich an, uns nach Hause zu begleiten. An diesem Beispiel sieht man, dass es natürlich auch auf der anderen Seite Idealisten gab. Oder ich denke an ein anderes Beispiel. Da kam mein Scharführer aus dem Fischerkiez zu mir, Bobby Rosier, und sagte, wir marschieren über den Bülowplatz. Da war ich einfach fassungslos. Da war die Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands. Da saß Rotfront, da saß das kommunistische Presseimperium unter Wilhelm Münzenberg. Und Bobby wollte mit der Hitlerjugend über den Bülowplatz marschieren. Da hatte ich einen ziemlichen Bammel und sagte, das können wir doch nicht ohne die SA. Und er sagte, das habe ich schon längst mit der SA geregelt. Und so kam es tatsächlich dazu, dass die Hitlerjugend über diesen berühmt-berüchtigten Bülowplatz marschierte, aber unter dem Schutz der SA, die uns in Zivil auf den Bürgersteigen begleitete. Und es gab auf dem Nachhauseweg nur vereinzelte Überfälle, die glücklich verlaufen sind. Allen Schwierigkeiten zum Trotz hatte sich die Weimarer Republik von 1924 bis 1929 relativ stabil gezeigt. Angesichts der wachsenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme waren die demokratischen Parteien allerdings überfordert. Ende der 20er Jahre begann ihr Niedergang. Der politische Extremismus von links und rechts gewann an Bedeutung. Kaum eine Woche, in der es nicht Aufmärsche und Straßenkämpfe zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten gab. Ihre Massenkundgebungen, Propagandafahrten und Wahlveranstaltungen erschütterten die Republik. In Berlin kommt es am 1. Mai 1929, dem internationalen Feiertag der Arbeiterbewegung, zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts. Die erschreckende Bilanz: 21 Tote. Der politische Machtkampf eskaliert. Die Gewalt erfasst zunehmend auch die Angehörigen der Hitlerjugend, deren Arbeit auf vielfältige Art zu unterdrücken versucht wurde. Fangen wir mal bei der Schule an. Da war erst mal die Verwarnung. Dann der Verweis von der Schule. Das war schon bitter und hart. Oder aber, ein Junge hatte eine Freistelle wegen seiner Begabung bekommen. Da schrieben dann die Direktoren an die Eltern, entweder er tritt aus der Hitlerjugend oder er verliert seine Freistelle. Dadurch kamen die Eltern überhaupt erst dahinter, was ihre Jungs machten. Und leider kam es auch in einigen Fällen dazu, dass die Jungs dann aus dem Elternhaus rausgeschmissen wurden. Und da mussten wir dann Wohnraum schaffen, und es war der Bund Deutscher Mädel, der für diese rausgeschmissenen Jungs dann kochte, die Wäsche wusch und sie versorgte. Im folgenden Jahr wird die Parteijugend neu gegliedert. Das Jungvolk, eine Bezeichnung, die man aus Österreich übernommen hatte, für Jungen unter 14 Jahren, die HJ für die 14- bis 18-Jährigen, die Jungmädel für die 10- bis 14-Jährigen, der Bund Deutscher Mädel für die 14- bis 17-Jährigen. Reichsführer war zu diesem Zeitpunkt noch Kurt Gruber, der allerdings am 30.10.1931 durch Baldo von Schirach abgelöst wurde. Mit ihm erhielt die Hitlerjugend reichsweit eine einheitliche Organisationsstruktur und eine klare weltanschauliche Ausrichtung. Meine Kameraden, ihr seid zu allen Zeiten die junge Garde der deutschen Revolution gewesen. Auf unseren Fahnen hat immer unsichtbar, aber doch allen bewusst gestanden, wir wollen dem deutschen Arbeiter wieder den Platz in der Nation erkämpfen, der ihm gehört. Von Schiracks Fähigkeit, Impulse von außen aufzunehmen und organisationspolitisch in der Hitlerjugend umzusetzen, trug dazu bei, dass die HJ ihre ursprüngliche Rolle als Filiale der SA abstreifen konnte und innerhalb der NS-Bewegung einen wachsenden Spielraum erhielt. Diese Entwicklung entsprach auch Hitlers Parole vom 20. Januar 1929, die besagte, dass Jugend von Jugend geführt werden müsse. Schirach unterstrich die Eigenständigkeit der HJ auch nach außen. Die ursprünglich von der SA und der NSDAP übernommenen Bezeichnungen Gruppe und GAU für bestimmte Organisationsstrukturen innerhalb der HJ ersetzte er durch die Bezeichnungen Gebiet und Bann. Schirach hatte uns allen eines voraus. Das war seine Nähe zu Hitler. Er lernte Hitler schon 1925 oder 26 in seinem Elternhaus in Weimar kennen. Er besuchte ihn später in München in seiner Wohnung. Hitler war der Trauzeuge von Baldur von Schirach. Und Schirach hatte die Möglichkeit, immer zu Hitler zu gehen, an seiner Tafelrunde teilzuhaben. Und das war, glaube ich, ein sehr großer Vorteil seinen Vorgängern und seinem Nachfolger gegenüber. Und außerdem war Schirach am längsten als Reichsjugendführer tätig, nämlich nahezu ein Jahrzehnt. Aber es ist nicht die Dauer seiner Tätigkeit, die ihn heraushebt, sondern vor allem seine Ideen und seine Richtlinienkompetenz. Und so möchte ich sagen, dass der eigentliche und wirkliche Gestalter der Hitlerjugend Baldur von Schirach ist. 1930 wird der Berliner SA-Führer Horst Wessel von Kommunisten ermordet. Die Nationalsozialisten ehrten ihn mit einem Staatsbegräbnis und erhoben ihn zum Märtyrer der Bewegung. Welche Bedeutung hatte Horst Wessel für die Berliner HJ? In meinen Augen hatte Horst Wessel genau das verwirklicht, was wir wollten und anstrebten, nämlich den Arbeiter zu gewinnen. Wie Sie wissen, war ja Horst Wessel Student. Er studierte ja Rechts- und Staatswissenschaften. Sein Vater war Pfarrer an der ältesten Kirche Berlins, der Nikolaikirche, und war im Ersten Weltkrieg Feldpfarrer im Hauptquartier von Hindenburg. Er stammte also aus einer bürgerlichen Familie, aber er hatte sich zum Ziel gesetzt, im Arbeiterviertel, im Fischerkiez, um den Alexanderplatz herum, den Arbeiter zu gewinnen. Und in diesem Kampf hat er sein Leben lassen müssen. Und insofern war er natürlich für mich ein Beispiel und, wenn Sie so wollen, ein Märtyrer. Auf dem Reichsjugendtag 1932 in Potsdam trat die Hitlerjugend zum ersten Mal öffentlich in großen Formationen auf. Tausende marschierten an Hitler und von Schirach vorbei, darunter auch zahlreiche Mädchen. Am 1. Juni 1932, die Hitlerjugend war zu diesem Zeitpunkt verboten, war der Bund Deutscher Mädel selbstständig und wenig später zur einzigen Mädelorganisation der NSDAP erklärt worden. Oh! Vor den Reichstagswahlen zieht Hitler durchs Land und verspricht im Falle seines Sieges, das Mehrparteiensystem abzuschaffen. Er legt die Finger in die offenen Wunden des Staates und verspricht schnelle Abhilfe. Seine radikalen Forderungen fallen auf fruchtbaren Boden. Die Gegner werfen uns Nationalsozialisten vor und mir insbesondere, dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten, sagen sie, mit anderen Parteien nicht arbeiten. Und ein nationaler Politiker verschärft das noch, indem er sagt, die Nationalsozialisten sind überhaupt nicht deutsch, denn sie lehnen die Arbeit mit anderen Parteien ab. Also ist es typisch deutsch, 30 Parteien zu besitzen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. In die Wahlkämpfe ist auch die Hitlerjugend involviert. Bis 1932 sterben 21 ihrer Mitglieder, darunter auch ein Mädchen bei Auseinandersetzungen mit politischen Gegnern. Unter ihnen auch der Berliner Schüler Herbert Norkus. Er wird, wie die anderen Toten, zum Kämpfer der ewigen Gefolgschaft erhoben. Arthur Axmann kannte Herbert Norkus aus der gemeinsamen Arbeit in Berlin. Herbert Norkus gehörte meiner Gefolgschaft 1 an. Sein Kameradschaftsführer war Gerhard Mond, der ihn auch für die Hitlerjugend gewonnen hatte. Er war Sohn eines Taxifahrers, Arbeiters und Parteigenossen, war begabt, besuchte die Oberrealschule und zeigte musische Interessen, spielte auch Klavier. Für eine Versammlung, für die ich von der Schar Beusel-Kiez Hansa als Redner angefordert wurde, verteilte er an einem Sonntagmorgen Flugblätter. Dabei wurde er am 24. Januar 1932 ermordet. Im Laufe der zurückliegenden Jahre war die Mitgliederzahl der Hitlerjugend in die 100.000 gestiegen. Mitte Mai 1932 hatte Hitler das Unterstellungsverhältnis der HJ zur SA aufgehoben und der Jugendorganisation damit einen höheren Wert eingeräumt. Doch nicht nur Jungen fühlten sich von der nationalsozialistischen Jugendbewegung angesprochen, zunehmend wuchs auch die Zahl der Mädchen, die sich der NS-Bewegung anschlossen. Die ehemalige Reichsreferentin Jutta Rüdiger erinnert sich an das Verhältnis von BDM und Hitlerjugend. Scherer hat auch mal gesagt, nur in der Spitze selbst, da war eben die Einheit, da war alles zusammengefasst, das war der Reichsjugendführer. Für die Mädel sollte aber auch noch jemand da sein. Dadurch haben wir eigentlich sogar eine Sonderstellung eingenommen. Da war also die Reichsreferentin, die aber, um den Begriff mal zu klären, eigentlich mehr war als Referentin, sondern sie galt immer als höchste Mädelführerin und war nur dem Reichsjugendführer für die Erziehung im Rahmen der gesamten Jugend, die sollte ja doch einheitlich vor sich gehen, in zumindest auch in politischer Richtung, war sie verantwortlich, also für die Erziehung der weiblichen Jugend und für die Koordination mit der gesamten Hitlerjugend. Und auf meinem Briefkopf stand zum Beispiel der Reichsjugendführer, drunter BDM-Reichsreferentin. Also ich war praktisch für die weibliche Jugend die Vertretung oder der Reichsjugendführer. 30. Januar 1933. Reichspräsident von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht. Mit diesem Schritt fallen auch der Hitlerjugend neue Aufgaben zu. Die Kampfzeit ist vorbei. Ein neuer Abschnitt der Arbeit hatte begonnen. Professor Klönne zur Entwicklung und Stellung der Hitlerjugend bis zu diesem Zeitpunkt. Man kann ungefähr annehmen, dass in jedem Falle bis Ende 1932 die Anhängerschaft oder Gefolgschaft der nationalsozialistischen Jugendorganisationen nicht über 100.000 hinauskam. Nimmt man die Gesamtstärke der organisierten Jugend damals in Deutschland, so war dies ja eine Minderheit. Andererseits hatte diese Minderheit doch zunehmend so etwas wie einen eigenen Stil herausgebildet, die Hitlerjugend, insofern eben, als sie Formen aus der freien Jugendbewegung und politisches und auch soziales Engagement zusammenführte. Ich glaube, dass darin auch die dann beginnende Attraktivität der Hitlerjugend begründet war. Gleichzeitig waren die Hitlerjugendgruppen bis 1933 auch auf vielfache Weise verwickelt in die üblichen öffentlichen, oft militanten oder auch brutalen Auseinandersetzungen, die sich zwischen den radikalen politischen Gruppen abspielten. Aber daneben beginnt so etwas schon vor 1933 wie eine neue Form nationalsozialistischer Jugendbewegung, die Politik, soziales Engagement und jugendbewegte Gruppenformen miteinander kombiniert. Und das, was nach 1933 dann den ja erstaunlich raschen Erfolg der Organisierung von Jugend ausmacht, war insofern doch schon begründet in den Strukturen, die unmittelbar vor 1933 in der Hitlerjugend schon angelegt waren. Mit der politischen Machtübernahme eröffnete sich der Hitlerjugend ein Monopol für die Jugenderziehung in Deutschland. Der Anspruch, eine eigenständige Jugendbewegung zu sein, ging damit allerdings unter. Denn ein staatlich sanktioniertes und garantiertes Jugenderziehungsmonopol und ein unabhängiger, jugendbewegter Charakter waren nicht miteinander vereinbar. In ihrer Anfangszeit war die HJ in weiten Bereichen sozialrevolutionär und antikapitalistisch geprägt. Diese antikapitalistische Position erwuchs aus der Überzeugung, dass der Klassenkampf, den es nach der nationalsozialistischen Weltanschauung auf dem Weg zur Volksgemeinschaft zu überwinden galt, auch von Seiten des Kapitals geführt wurde. Die Jugendorganisation trug daher folgerichtig die Bezeichnung Hitlerjugend, Bund Deutscher Arbeiterjugend, parallel zur NSDAP als Deutsche Arbeiterpartei. Worin bestand der Unterschied zwischen dem internationalen Sozialismus der politischen Linken und dem nationalen Sozialismus der politisch Rechten? Hinter dem gleichen Wort Sozialismus standen zwei gegensätzliche Weltanschauungen. Die Grundlage des marxistisch geprägten Sozialismus war der Klassenkampf. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Am Ende stand die Weltrevolution. Die Arbeitnehmer sollten sich gegen die Arbeitgeber erheben, um sie zu enteignen. Wir hingegen verkündeten die Überwindung des Klassenkampfes. Heute kann man es sich gar nicht mehr vorstellen, dass es zu unserer Zeit eine Stehkragen- und Blaukittelgesellschaft gegeben hat. Für uns war es fast ein Jahrhunderterlebnis, dass in der Hitlerjugend die Hausgehilfen und die Gräfin, die Tochter des Landarbeiters und des Gutsbesitzers, der Sohn des Arbeiters und des Generaldirektors, kameradschaftlich verbunden waren. In uns jungen deutschen Sozialisten war ein neuer Ethos der Arbeit erweckt worden. Wir werteten nicht die Arbeit danach, in welchem Beruf sie getan, sondern wie sie geleistet wurde. Wenn eine noch so bescheidene Tätigkeit gründlich und gewissenhaft ausgeführt wurde, dann verdiente sie und ihr Träger den Respekt der Gemeinschaft. Das bedeutete die Überwindung des Proletariats und die Bahnbrechung des Weges zum Arbeitertums. Für uns war die Arbeit keine Ware, sondern letztlich Sinnerfüllung des Lebens. Allemal hatte ich in der Kampfzeit Verständnis dafür, dass Menschen in ihrer großen Not einer Utopie und Verheißung auf ein schöneres Leben gefolgt sind. Ich selber blieb nicht unbeeindruckt, wenn in der Kampfzeit die Kommunisten mit ihren roten Fahnen und ihrer aufreizenden Schalmeienkapelle durch die Straßen des Grauen Häusermeers marschierten und in den Klängen der Internationale die Sehnsucht mitschwang. Die Die sozialistische Komponente, den Kampf gegen die alte Klassengesellschaft und die Verbundenheit mit dem Arbeiter, fasste von Schirach im Januar 1934 anlässlich einer Fahnenweihe der Hitlerjugend in der Potsdamer Garnisonskirche zusammen. Ein Deutschland, in dem der deutsche Arbeiter nicht wirklich zu Hause ist, ist für uns kein Deutschland. Die Geburt ist kein Vorrecht, sondern eine Vorpflicht. Und wer Vorrechte besitzen will, der darf sie nur durch Leistung erwerben. Da Deutschland an den Klassen zugrunde ging, können wir es nur durch Gemeinschaft wieder aufbauen. Hitler selbst hatte in den frühen Jahren wenig Interesse an der Parteijugend. Sein Instinkt für Propaganda ließ ihn aber schnell erkennen, dass die Hitlerjugend der Schlüssel zum Gewinn der deutschen Jugend war. Immer öfter trat er auf großen HJ-Veranstaltungen auf und schwor die Jugend auf den kommenden NS-Staat ein. Was wir vom kommenden Deutschland ersehnen und erwarten, das müsst ihr, meine Jungen und Mädchen, erfüllen. Die Machtergreifung eröffnete ihm die Möglichkeit einer ungehemmten Förderung seiner Parteijugend. Sie gipfelte schließlich im Verbot aller konfessionellen, politisch andersdenkenden und freien Jugendverbände und in der Zwangsüberführung ihrer Mitglieder in die Hitlerjugend. Da die HJ in kurzer Zeit auf mehr als 1 Million Mitglieder angewachsen war, fehlte es an vielen Stellen an geeignetem Führungspersonal. Die beabsichtigte Gleichschaltung der deutschen Jugend kam ins Stocken. Noch gab es Raum für Individualität. Großfahrten hatten noch immer etwas Unreglementiertes. Die Jungen waren angezogen vom Abenteuer und dem gemeinsamen Erleben in der Gruppe, fernab vom Elternhaus. Und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln erfaulte das Wasser. Und täglich ging einer über Bord. Die konfessionellen, politischen und bündischen Jugendgruppen der Weimarer Zeit waren im sogenannten Reichsausschuss deutscher Jugendverbände zusammengefasst. Ihre Mitgliederzahl belief sich auf 5 bis 6 Millionen. Als Gegenbewegung zur Hitlerjugend gründeten sie als eine Art Zweckbündnis Anfang 1933 den Großdeutschen Jugendbund, als dessen Bundesführer sich Vizeadmiral von Trotha zur Verfügung stellte. Ein kurzlebiger Versuch, sich den Gleichschaltungsbestrebungen zu widersetzen. Der ehemalige ZDF-Intendant Karl Günther von Haase erinnert sich. Im Jahre 1933 gab es ein Bundestreffen des Großdeutschen Jugendbundes in Munsterlager. Da kam also aus dem ganzen Reich kam der Großdeutsche Jugendbund zusammen. Und während dieses Bundestreffens erging also die Weisung des damals schon amtierenden Reichsjugendführer Baldur von Schirach, den Großdeutschen Jugendbund aufzulösen, auch die Zentrale in Berlin aufzulösen. Und die Jungen und Mädchen in die Hitlerjugend zu überführen. Das dauerte eine gewisse Zeit, bis das dann im Einzelnen organisiert war. Und man wurde dann en bloc und nicht individuell in Hitlerjugendeinheiten übernommen. Am 5. April lässt der Reichsjugendführer der NSDAP, Baldur von Schirach, durch ein HJ-Kommando unter Führung von Obergebietsführer Karl Nabersberg die Dienststelle des Reichsausschusses Deutscher Jugendverbände in der Berliner Alsenstraße besetzen. Der Ausschuss wird aufgelöst. Am 17. Juni 1933 ernennt Adolf Hitler Baldur von Schirach zum Jugendführer des Deutschen Reiches. Seine Fähigkeit, das Chaos der Anfangsjahre innerhalb der Hitlerjugend in geordnete Bahnen zu lenken, prädestinierte ihn in den Augen Hitlers, nach der Machtergreifung, auch die staatlich monopolistische Jugend zu führen. Schirach ernennt seinerseits Arthur Axmann zum Chef des Sozialen Amtes der Reichsjugendführung und eröffnete damit ein neues Kapitel der Arbeit. Denn nach der Zeit des Kampfes kam es jetzt darauf an, die in der Vergangenheit erhobenen Forderungen nach Verbesserung der sozialen und arbeitsrechtlichen Lage der Jugendlichen in die Tat umzusetzen. In seiner neuen Funktion geht von Schirach daran, auch die konfessionellen Jugendverbände gleichzuschalten. Im Sinne der Volksgemeinschaftsidee soll unter die Auseinandersetzungen und Kämpfe der Vergangenheit ein Schlussstrich gezogen werden. Durch einen Vertrag zwischen dem Jugendführer des Deutschen Reiches und Reichsbischof Ludwig Müller werden bereits Ende 1933 die evangelischen Jugendgruppen in die Hitlerjugend überführt. Das Jahr 1934 proklamierte von Schirach als Jahr der Schulung und der inneren Ausrichtung. Die Jugendarbeit wurde vereinheitlicht und eine zentrale Führerschule geschaffen. Erstmalig fand auch unter der Leitung von Arthur Axmann der Reichsberufswettkampf der deutschen Jugend statt. Dieser auf freiwilliger Basis stehende berufliche Wettstreit war zunächst nur für Jugendliche konzipiert. Wegen seiner großen Erfolge wurde er ab 1938 auch für Erwachsene durchgeführt. Wir haben jedem die Gelegenheit gegeben, einmal im Jahr über die Grenzen seiner täglichen Arbeitsstätte hinaus in Stadt und Land, im kleinsten Ort und Dorf zu beweisen, was er kann. Der Reichsberufswettkampf wirkte gleichsam wie ein Magnet, der alle anzog, die das Eisen der Leistung in sich hatten. Dadurch haben wir die Tüchtigen der Nation sichtbar gemacht. Ein Sieger aus einem entlegenen Dorf erzählte mir, dass er vor dem Wettkampf noch nie eine Eisenbahn gesehen hatte. Welch ein Reichtum, welche Potenz lag doch gerade auch in diesen entlegenen Flecken unseres Landes. Diese kostbarsten Schätze mussten gehoben werden. Durch den Wettkampf haben wir die Auslese zum System erhoben und damit wurde die Chancengleichheit für jedermann auf breitester Grundlage verwirklicht. Die Ausstrahlung des Reichsberufswettkampfes war so gewaltig, dass von Schirach öffentlich äußerte, das Symbol der Bünde ist die Fahrt, das Symbol der Hitlerjugend aber ist der Reichsberufswettkampf. Der rund 300 Berufsgruppen umfassende Wettkampf war in einen theoretischen, einen praktischen, einen sportlichen und einen weltanschaulichen Teil gegliedert. Der Schwerpunkt der Beurteilung lag eindeutig auf der Berufspraxis. Sie wurde mit bis zu 70 Punkten, die Theorie mit bis zu 30 und die Weltanschauung mit maximal 20 Punkten bewertet. Im sportlichen Bereich wurden lediglich Minimalanforderungen gestellt, die nicht in die Beurteilung einflossen. Die praktischen und theoretischen Aufgaben wurden den Lehrjahren entsprechend in Leistungsklassen unterteilt. Die Prüfungen waren reichsweit einheitlich und wurden schrittweise auf Orts-, Gau- und schließlich Reichsebene durchgeführt. Die Teilnehmerzahl übertraf jede Erwartung. Rund eine 500.000 Jungen und Mädchen meldeten sich bereits beim ersten Mal zum freiwilligen Wettbewerb. Um die Bereitschaft der Jugend für landwirtschaftliche Tätigkeiten zu fördern, hatte die Reichsjugendführung bereits 1934 das sogenannte Landjahr eingeführt. Nach Abschluss der Volksschule sollten Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten und leben. Jungen und Mädel der Hitlerjugend im Landdienst. Als Wegbereiter des Landjahres gelten die Atamanen. Diese Jugendgruppe hatte sich schon in den 20er Jahren der bäuerlichen Lebensweise zugewandt und mit der Aufsiedelung eigener Höfe begonnen, um damit der Landflucht entgegenzuwirken. Ihre Mitglieder, die bereits im Herbst 1934 in die HJ übernommen worden waren, bildeten den Grundstock des Landdienstes der Hitlerjugend. Hof und Feld sind sie dem Landvolk unentbehrliche Helfer geworden. Da Dazu Arthur Axmann. Der Landdienst der Hitlerjugend führte die landwillige Jugend der Städte über eine zweijährige Landarbeits- und eine zweijährige Landwirtschaftslehre an die bäuerliche Neusiedlung heran. Sie setzte damit das Werk der von Hals Hohlfelder gegründeten Athamanenbewegung fort. Man hat später oft das Bekenntnis zum Bauerntum als Romantik von Blut und Boden verhöhnt. Für die Landdienstler der Hitlerjugend war das keine Romantik, sondern knochenharte Arbeit im einfachen Leben. Ohne Bauerntum hätte das Reich nicht bestehen können. Und wehe, wenn das Bauerntum nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa stirbt, dann gehen auch bald die Lichter in Europa aus. Durch die Eingliederung der Turn- und Sportbünde in die Hitlerjugend wuchs der Mitgliederstand auf 3,5 Millionen an. Zahlen, die eine Neugliederung notwendig machten. Die Organisation der deutschen Jugend ruhte nunmehr auf 4 Säulen. Für die 10- bis 13-jährigen Jungen war das deutsche Jungvolk zuständig. Für die 14- bis 17-jährigen die Hitlerjugend. Bei den Mädchen gab es den Bund Deutscher Mädel, kurz BDM genannt, bei dem für die Jüngeren der Jungmädelbund und für die 14- bis 21-Jährigen der sogenannte Mädelbund zuständig waren. Ab 1937 differenzierte sich der Mädelbund noch einmal in 2 Altersgruppen. Während die 14- bis 16-Jährigen im Mädelbund blieben, wurde für die jungen Frauen im Alter von 17 bis 21 das BDM-Werk Glaube und Schönheit ins Leben gerufen. Morgentraining in der Gymnastikschule Medau. Die Personalstärke der HJ-Verbände orientierte sich an militärischen Vorbildern. Die Kameradschaft entsprach der Gruppe, die Schar dem Zug. Die Gefolgschaft entsprach der Kompanie, der Stamm dem Bataillon und der Bann dem Regiment. Die Reduzierung von HJ und BDM auf das rein Militärische wird allerdings der Wirklichkeit nicht gerecht. Spiel und Sport nahmen einen breiten Raum für Aktivitäten ein. Körperliche Ertüchtigungen in Form rhythmischer Gymnastik und das Tanzen waren fester Bestandteil der Erziehung der Mädchen. Jungen übten sich in Geländespielen und in jeder Form sportlicher Aktivität. Auch sozialpolitisch war die HJ-Staatsjugendorganisation durchaus erfolgreich. Die von ihr geschaffenen Verbesserungen im Rahmen der Jugenderholung und des Jugendschutzes, die rechtliche Festschreibung von Urlaub für Lehrlinge und Jungarbeiter, die Durchsetzung besserer Ausbildungsvorschriften und einer eigenen Jugendrechtspflege und die stärkere Beobachtung der gesundheitspolitischen Vorgaben haben wesentlich dazu beigetragen, dass die HJ und damit auch der Staat des Dritten Reiches von der Mehrheit der jüngeren Generation angenommen und akzeptiert wurde. In diesen sozialpolitischen Maßnahmen liegt der Schlüssel zum Verständnis, warum sich große Teile der Jugend mit dem Dritten Reich identifizierten und bis zum Schluss bereit waren, ihren Staat gegen äußere Feinde zu verteidigen. Ende des ersten Teils. Fortsetzung auf CD2. Innerhalb weniger Jahre hatten sich das Leben und die Atmosphäre in Deutschland grundlegend verändert. Die Presse war gleichgeschaltet, oppositionelle Kräfte zerschlagen. Die wirtschaftliche Lage breiter Massen hatte sich spürbar verbessert. Die Arbeitslosigkeit war beseitigt. Man fuhr mit NS-eigenen Organisationen in den Urlaub. Wohlstand machte sich breit. An Krieg dachte niemand. Nach den Hungerjahren der Nachkriegszeit wollten die Menschen das Leben genießen. Nur zu gerne vertrauten sie den Versprechungen der Nationalsozialisten und nicht wenige entschuldigten die diktatorischen Maßnahmen der Staatsmacht mit Anfangsschwierigkeiten, die in absehbarer Zeit wieder aufgehoben würden. Der von den Nationalsozialisten propagierte Umbau der Gesellschaft zur Volksgemeinschaft hatte inzwischen alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens erfasst. Ein ganzes Volk marschierte im Gleichschritt. Die bei allen sich bietenden Gelegenheiten von der Partei organisierten Aufmärsche entwickelten sich im Reich zu einer eigenständigen ästhetischen Figur. Individualität war durch Gemeinschaftsgeist ersetzt worden. Der namenlose Marschierer wurde geradezu zu einem Symbol der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft. Zuschauer gab es keine mehr. Dazu zu gehören, war Voraussetzung für den beruflichen und sozialen Aufstieg. Abseits zu stehen, war gefährlich. Ein zentrales Mittel zur Gewinnung der Jugend waren die von der Hitlerjugend organisierten Zeltlager. Hunderttausende Jungen und Mädchen verbrachten in diesen Lagern ihre Ferien. Viele Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen verlebten auf diese Weise zum ersten Mal in ihrem Leben unbeschwerte Ferientage jenseits der grauen Großstadt Hinterhöfe. Das Angebot in den Zeltlagern war breit gefächert. Sport und Musik förderten den Gemeinschaftsgeist. Hinter dem einheitlichen Äußeren und dem täglichen Miteinander stand das Ziel, die Jungen zur Volksgemeinschaft zu erziehen. Ob Bauernsohn oder Adliger, ob Gymnasiast oder Lehrling, derartige soziale Eigenheiten sollten im neuen Deutschland keine Bedeutung mehr besitzen. Jeder war gleichberechtigt. Zählen sollte nur noch der Einsatz für das Allgemeinwohl. Tatsächlich trug die gemeinsam verbrachte Ferienzeit in vielen Fällen zu gegenseitigem Verständnis bei. Die gut organisierten Zeltlager schlugen eine ganze Generation in ihren Bann und machten die Jungen und Mädchen empfänglich für die politischen Botschaften ihres Führers Adolf Hitler. Das geschickt geknüpfte Band der Propaganda zeigte Wirkung. Diese Jugend, die lernt ja nichts anderes als deutsch denken, deutsch handeln. Und wenn so diese Knaben, dieses Mädchen mit ihren 10 Jahren in unsere Organisationen hineinkommen und dort nun so oft zum ersten Mal überhaupt eine frische Luft bekommen und fühlen, dann kommen sie 4 Jahre später vom Jungvolk in die Hitlerjugend. Und dort behalten wir sie wieder 4 Jahre. Und dann geben wir sie erst recht nicht zurück in die Hände unserer alten Klassen- und Standeserzeuger, sondern dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und wenn sie dort 2 Jahre oder 1,5 Jahre sind und noch nicht ganze Nationalsozialisten geworden sein sollten, dann kommen sie in den Arbeitsdienst und werden dort wieder 6 und 7 Monate geschliffen, alle mit einem Symbol, dem deutschen Spaten. Und was dann nach 6 oder 7 Monaten noch an Klassen, Bewusstsein oder Standesdünkel da oder da noch vorhanden sein sollte, das übernimmt dann die Wehrmacht zur weiteren Behandlung auf 2 Jahre. Und wenn sie dann nach 2 oder 3 oder 4 Jahren zurückkehren, dann nehmen wir sie, damit sie auf keinen Fall rückfällig werden, sofort wieder in SA, SS und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Im Im gleichen Jahr lud die HJ zum Welttreffen der Jugend nach Berlin. Mehr als 1500 Jungen und Mädchen aus zahlreichen Ländern folgten dem Ruf und versammelten sich in der Reichshauptstadt. Hier empfing sie der deutsche Reichspropagandaminister Dr. Goebbels persönlich. Junge Menschen waren es damals, die gegen eine Welt von Hass und Verleumdung und Niedertracht das Wort Reich auf ihre Fahne schrieben und die Überzeugung waren, dass ein verlorener Krieg allein nicht ein Volk in die endgültige Knechtschaft hineinwerfen könnte. Dieses große neue Reich, meine jungen Kameraden, kann euch auch wieder draußen in allen Teilen der Erde ein Gefühl des Stolzes geben. Beziehungen zu befreundeten ausländischen Organisationen pflegte die Hitlerjugend schon seit den 20er Jahren. So hatte es zuvor unter anderem gemeinsame Lager mit französischen und englischen Jugendlichen gegeben. Mitglieder der Reichsjugendführung reisten in viele Länder des Balkans und des Vorderen Orients und wurden dabei von zahlreichen Staatsoberhäuptern freundschaftlich empfangen. Fahrten ins Ausland und Besuche ausländischer Delegationen in Deutschland brachen erst mit Kriegsbeginn ab. Am 1. Dezember 1936 trat das Gesetz über die Hitlerjugend in Kraft, das der HJ die Verantwortung über die Erziehung der Jugend außerhalb von Schule und Elternhaus übertrug. Erziehungsziel war es, die gesamte deutsche Jugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen. Der Aufbau sogenannter Sondereinheiten wie der Flieger, der Marine, der Motor und der Nachrichten-HJ wurde vorangetrieben. Mehr als eine Viertelmillion Jungen nahm die Angebote wahr und ging in zahlreichen Lehrgängen und Ausbildungslagern ihren Neigungen nach. Besonders beliebt war die Flieger-HJ, denn der Traum vom Fliegen hatte spätestens seit der Ozeanüberquerung durch Charles Lindbergh im Mai 1927 auch in Deutschland seinen Siegeszug angetreten. Am Schleppseil schwebt das Flugzeug in sein Element. Da durch den Versailler Vertrag Militär- und Motorflugzeuge verboten waren, entstanden überall in Deutschland Segelflugvereine, ob in den Dünen Pommerns oder auf der Wasserkuppe in der Rhön. Tausende begeisterte Jungen und auch Mädchen erlernten auf diese Weise die Grundlagen des Flugzeugbaues und der Fliegerei. Wie Möwen schwingen sie sich durch den Raum. Ein Reservoir auch für kommende militärische Auseinandersetzungen? Arthur Axmann blickt zurück. Es war doch keineswegs eine Schande, dass die Wehrmacht erwartete, dass die Jungen, die Wassersport getrieben haben, die nun in der Marine HJ waren, nun auch die besseren Voraussetzungen mitbrachten, in der Marine tätig zu werden als andere. So dachte auch die Luftwaffe, dass die Jungs, die schon Segelflug betrieben haben, in dieser Dimension auch in der Luftwaffe tätig wurden. Das gilt für die Nachrichten-Hitlerjugend, das gilt für die Motor-Hitlerjugend. Sommerlager der im Parteijargon NAPOLA genannten nationalpolitischen Erziehungsanstalten. Diese dem nationalsozialistischen Erziehungsideal verpflichteten Eliteschulen entstanden nach der Machtübernahme im gesamten Reichsgebiet. Ihre Gründung basierte auf der Überzeugung, dass der neue Staat auch neue Wege in der Erziehungsarbeit gehen müsse, um die als überkommen empfundenen Lehrinhalte und Schulformen zu überwinden. ein ehemaliger Napola-Schüler, erinnert sich. So die alle Napolas verbindliche Grundfrage war vor allen Dingen eine harte körperliche Ertüchtigung. Der Sport wurde großgeschrieben, wobei es nicht so sehr auf die Einzelleistung ankam, sondern doch mehr Wert wurde gelegt auf das Gemeinschaftserlebnis des Sportes. Das heißt, alle Kampfsportarten wurden bevorzugt, also Handball, Fußball, Völkerball und alles, was mit Mannschaftsspielen zu tun hatte. Und der Lehrplan selbst folgte eigentlich den Stoffplänen der Gymnasien. Die Schule endete ja auch mit dem Abitur, also der Reifeprüfung und der Möglichkeit, eine akademische Laufbahn zu eröffnen. Es gab allerdings hinsichtlich des Profils der einzelnen Napolas noch gewisse Unterschiede. Also ich weiß zum Beispiel, dass in Schulpforte bei Naunburg die altsprachlichen Zweige bevorzugt wurden, Griechisch, Latein. Dass es in Oranienstein eine starke Betonung von Mathematik, Physik und Chemie gab, also Naturwissenschaften. Und wenn ich auf die Napola in Stum zurückblicke, dann müsste ich sagen, hatte ich vielleicht das Glück, dass dort die musische Erziehung ziemlich groß geschrieben wurde. Wir, die wir bis zum Abitur geführt werden sollten, hatten die Möglichkeit, in alle Berufe einzutreten. Und unter Friedenszeiten sollte es dann der Beruf der eigenen Wahl sein. Es standen alle akademischen Berufe offen. Aber es war natürlich auch großer Wert darauf gelegt, dass sich möglichst viele für den Offiziersberuf entschieden. Die Frage des Nachwuchses für die Nazi-Partei stand auf den Napolas nicht im Vordergrund. Dafür gab es speziell die Adolf-Hitler-Schulen, die ja völlig herausgelöst waren aus dem Erziehungssystem des Dritten Reiches. Also Rust hatte zum Beispiel, der Reichsbildungsminister, mit den Adolf-Hitler-Schulen nichts zu tun. Dort hatte Robert Leiders Sagen als Reichsorganisationsleiter der NSDAP. Was Lehrplangestaltung und Erziehungsziele anbetrifft, orientierte man da in den Adolf-Hitler-Schulen auf künftige Funktionen in der Partei. Während die jungen Männer mit 18 Jahren in den Reichsarbeitsdienst oder in die Wehrmacht einrückten, wurde die musische, künstlerische und weltanschauliche Ausbildung der jungen Frauen ab 1937 im BDM-Werk Glaube und Schönheit weitergeführt. Da, wenn ich so die deutschen Frauen sehe, wenn sie älter sind und alle aus dem Bus aussteigen, wie die aussehen, ihr sollt andere Frauengeneration werden und sollt schlank und gut aussehend und schön sein und nicht eine verlogene, geschminkte Schönheit, sondern eine natürliche Schönheit. März 1938. Deutsche Truppen marschieren in Österreich ein. Die rund 35.000 Mitglieder der österreichischen HJ und des BDM begrüßten, ebenso wie breite Teile der Bevölkerung, die einziehende deutsche Wehrmacht. Schon während des Zweiten Reichsparteitages der NSDAP im Jahre 1926 war der Anschluss der nationalsozialistischen Arbeiterjugend Österreichs an die Hitlerjugend erfolgt. 1930 hatte auch der BDM seine Arbeit in Österreich aufgenommen. Mitte 1933 wurde die inzwischen in 6 Gauen arbeitende Organisation unmittelbar der Reichsjugendführung in München unterstellt. Nach dem Verbot der österreichischen NSDAP und ihrer Gliederungen im Juli 1933 setzte die Hitlerjugend ihren Kampf in der Illegalität fort. Nach dem Anschluss begann die Reichsjugendführung unverzüglich mit der Neugliederung der österreichischen Hitlerjugend und der Ausbildung der Jugendführer, um den Zustrom neuer Mitglieder auffangen zu können. Innerhalb weniger Monate war der organisatorische Aufbau abgeschlossen. Die HJ nahm auch in Österreich ihre Arbeit in vollem Umfang auf. Das letzte Friedensjahr. Noch ist die Mitgliedschaft freiwillig. Erst das im März 1939 erlassene Gesetz zur Jugenddienstpflicht zwang alle 10- bis 18-jährigen Jungen und Mädchen zum Eintritt in die Hitlerjugend. Jugendliche, die gemäß der Nürnberger Rassengesetze Juden waren, wurden ausgeschlossen. Bis zum Kriegsbeginn wuchs die HJ auf rund 8 Millionen Mitglieder an, die von nahezu 800.000 Führerinnen und Führern geleitet wurden. Der kommende Krieg warf seine Schatten voraus. Die Behauptung, von Schirach habe mit Gründung des Amtes für Wehrertüchtigung im Jahre 1937 eine systematische militärische Ausbildung der Hitlerjugend begonnen, ist, auch wenn die deutsche Propaganda selbst dieses Bild zeichnete, zu undifferenziert. Zweifellos war die Stärkung der Wehrbereitschaft erklärtes Ziel von Jungvolk und Hitlerjugend. Sie standen damit aber nicht allein. In vielen Nationen erlernten Jugendliche Motorradfahren, Fliegen, Funken und Segeln, ohne dass ihnen damit eine militärische Absicht unterschoben wird. In Wahrheit widersetzte sich Schirach allen Bestrebungen, die Hitlerjugend in eine Art von Jungwehrmacht zu verwandeln. In dieser Frage war seine Haltung eindeutig. Mehrfach äußerte er, dass er nicht bereit sei, die Ausbildung der HJ in die Hände der Reichswehr zu legen. Gegenüber Rommel, der als Sonderbeauftragter des Oberkommandos der Wehrmacht vehement für eine vormilitärische Ausbildung der Hitlerjugend eintrat, äußerte er ebenso kurz wie klar: Ich erziehe die deutsche Jugend für den Frieden, nicht für den Krieg. Eine Haltung, die von Schirach bis zum Kriegsbeginn durchhielt. Dessen ungeachtet bildeten die in den Sonderformationen geschulten Jungen nach ihrem Ausscheiden aus der Hitlerjugend zweifellos ein wichtiges Fundament für den schnellen Ausbau der verschiedenen Wehrmachtsteile. In der Nacht zum 10. November 1938 kam es in Deutschland zu Ausschreitungen gegen die Juden, die sogenannte Kristallnacht. Auslöser war ein Anschlag auf den deutschen Diplomaten in Paris, Ernst von Rath. Bilanz der Pogrome: zerstörte Geschäfte, niedergebrannte Synagogen, ermordete Juden. Der ehemalige Reichsjugendführer zur Rolle der Hitlerjugend bei diesen Ausschreitungen. Ich möchte an diese Weisung des Reichsjugendführers Baldur von Schirach erinnern, der sofort von den Gebietsführern verlangt hatte, dass die Jugend sich von diesen Maßnahmen absentiert. Also die Hitlerjugend war an diesem 8. November 1938 nicht beteiligt. Und ich glaube, dass es auch die Jugendführung war, die diese Ausschreitung sehr bedauert hat und uns sehr geschadet hat, nicht nur im Ausland, sondern in unserem eigenen Volk. Staatsjugend 1938. Die deutsche Jugend angetreten zum Appell. Sie hat gelernt zu marschieren und zu gehorchen. Innerhalb weniger Jahre war aus einer kleinen Gruppe Idealisten ein Millionenheer durchtrainierter Jungen geworden. Ihnen 5.000 BDM-Wesen und 52.800 Hitlerjungen zum Appell angetreten. Heimer Johann! Staatsjugend 1938. Gedrillt, körperlich gestellt, weltanschaulich gefestigt und erzogen zum Kampf. Bedingungslos und treu ergeben einem Führer, dessen Namen sie trugen und der seit langem an der militärischen Umerziehung seiner Herrschaftsvisionen arbeitete. Sie vertrauten Hitlers Friedensbeteuerungen und konnten nicht ahnen, dass hinter den Kulissen bereits die Kriegsvorbereitungen angelaufen waren. Thank you. 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Die Wehrmacht marschierte in Polen ein. Eine Zäsur, die auch die Arbeit der Hitlerjugend grundlegend veränderte. Über 2500 hauptamtliche Führer und Mitarbeiter in den Stäben rückten sofort zum Wehrdienst ein. Von 400 Mitgliedern der Reichsjugendführung meldeten sich 300 freiwillig zum Kriegseinsatz. Als sich die Freiwilligenmeldungen steigerten und nicht mehr zu füllende Personallücken in der Führerschaft der HJ entstanden, griff der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess ein. Weitere freiwillige Meldungen wurden untersagt. Dennoch beteiligten sich annähernd 50% aller hauptamtlichen HJ-Führer am Polenfeldzug. Die Hälfte von ihnen kehrte nicht zurück. Angesichts dieses Aderlasses deklarierte von Schirach das kommende Jahr als das Jahr der Bewährung. Am 8. August 1940 wurde Arthur Axmann als Nachfolger Baldur von Schirachs zum neuen Reichsjugendführer ernannt. Professor Arno Klönne zur Bedeutung der Ernennung. Axmann hatte drei Fähigkeiten. Er war organisationspolitisch geschickt. Er hatte sozialpolitisches Engagement als sein Hauptgebiet. Und er war jemand, der auch die Hitlerjugend in Zeiten des Krieges gewissermaßen vom Persönlichkeitstyp her glaubwürdig vertreten konnte. Ein persönliches Verhältnis zu Hitler besaß ich nicht. Hitler kannte mich sicher daher, dass ich als Gebietsführer von Berlin verantwortlich für die Jugend die Großkundgebungen im Lustgarten, im Olympiastadion organisiert hatte. Ende September 1940 begann die erweiterte Kinderlandverschickung. Ihr Ziel war die Evakuierung von Kindern aus den luftkriegsgefährdeten Städten in sicherere ländliche Gebiete. Mitte Dezember waren bereits 300.000 Großstadtkinder auf dem Lande untergebracht, darunter allein 180.000 Jungen und Mädchen aus Berlin und Hamburg. Im Laufe des Krieges stieg ihre Zahl in die Millionen. Das war eine Aufgabe, die sowohl die Lehrer betraf, weil in den Aufnahmeorten der Schulunterricht weitergeführt werden sollte, und auf der anderen Seite eine Aufgabe der Hitlerjugend, weil Hitlerjugendführer als Lagermannschaftsführer diese Einheiten der verschickten Kinder zu führen hatten. Es war also ein Gemeinschaftswerk von Schule und Hitlerjugend. Bei allem Heimweh der Kinder und bei allen Anfangsschwierigkeiten, die ohne Zweifel zu überwinden waren, muss man aber das Fazit ziehen, dass doch Millionen Kinder vor den furchtbaren Auswirkungen des Luftkrieges verschont geblieben sind. Als Ergänzung der verschiedenen HJ-Zeitschriften und Publikationen wurde im Jahre 1942 die Filmschau Junges Europa eingeführt, die in regelmäßigen Abständen in den Einheiten der Hitlerjugend vorgeführt wurde. Der Begriff Europa stand dabei in bewusstem Gegensatz zu der von Himmler propagierten großgermanischen Reichsidee, die von vielen HJ-Führern abgelehnt wurde. Die jüngste Gefolgschaft Spaniens. Ganz selbst. Die Jugend Spaniens ist die Garantie für die Zukunft unseres Landes, sagt am 7. Jahrestag der Machtübernahme General Franco von dieser Jugend die nach dem Morden und Brennen der bolschewistischen Revolution beim Wiederaufbau des neuen Spanien in vorderster Linie mitarbeitet. Eine logische Fortsetzung des in weiten Kreisen der HJ vertretenen Europagedankens war die Gründung des Europäischen Jugendverbandes im September 1942 in Wien. An der feierlichen Veranstaltung nahmen Jugendvertreter aus 14 Nationen teil. Gemeinsam war allen der Wunsch, mit dem Europäischen Jugendverband auf der Basis des gleichberechtigten Miteinanders die Neuordnung Europas jenseits einer deutschen Vormachtstellung zu gestalten. Wir hatten mit der englischen, mit der amerikanischen, mit der spanischen, italienischen Jugend, der Jugend auf dem Balkan, einen sehr engen Austausch gehabt. Und aus dieser Arbeit entwickelte sich die Idee, dass wir für die europäischen Jugendorganisationen, die an der Seite Deutschlands standen, diesen Europäischen Jugendverband in Wien gegründet haben. Es fanden mehrere Veranstaltungen statt unter meiner Führung, wo bereits außer Deutschland 13 Nationen durch die Vertreter ihrer Jugendorganisationen anwesend waren. Dieses freiwillige Bekenntnis, diese Mitverantwortung und vor allem, dass jedes Land, ob ganz klein oder groß, nur eine Stimme hat, war natürlich sehr wichtig und ausschlaggebend. Man muss generell sagen, dass die Hitlerjugendführung insgesamt im Unterschied zu einigen anderen NS-Organisationen eigentlich nicht den Kurs eingeschlagen hatte, die Angehörigen anderer europäischer Nationen sozusagen generell als minderwertig anzusehen. Bei genauer Betrachtung war das Dritte Reich durchaus nicht der Monolith, als der es heute auf den ersten Blick erscheint. Die Kritik an politischen Entscheidungen wuchs im Laufe des Krieges auch in den Reihen der Hitlerjugendführung. Hitler hatte sich von den Kräften des innenpolitischen Lebens zurückgezogen und führte Krieg. Bormann wollte mit Fernschreiber führen und das ging schief. Vor allem aber herrschte unter den Jugendführern eine große Enttäuschung über die Politik, die zum Beispiel besonders in der Ukraine unter dem Reichskommissar Erich Koch betrieben wurde. Nach empörten Meldungen von der Front bin ich zu Alfred Rosenberg gegangen, dem Minister für die besetzten Ostgebiete, der unsere Empörung über den Reichskommissar Koch teilte und beklagte, dass dieser mit Bormann gemeinsam gegen seine Richtlinien handelte. Ich erbot mich, mit Erich Koch selber zu sprechen, da ich ihn von früher her gut kannte. Ich erklärte Erich Koch, dass wir doch bei einer längeren Dauer des Krieges versuchen müssten, die Menschen gegen Stalins Gewaltherrschaft zu gewinnen. Wenn man schon den Ukrainern keine politische Autonomie im Kriege geben könnte, sollte man doch zum Beispiel durch die Eröffnung einer Universität in Kiew andeuten, dass man bereit sei, ihnen wenigstens eine kulturelle Autonomie einzuräumen. Darauf schrie mich der Reichskommissar fürchterlich an mit den Worten: Ihr tumben deutschen Toren, wollt ihr euch die Schlange am Busen züchten? Das Gespräch blieb ergebnislos. Wie wir wissen, wurde durch die Politik von Erich Koch der Partisanenkrieg verstärkt, während Stalin den großen Vaterländischen Krieg ausrief. Er hatte befürchtet, wie man später erfuhr, dass Hitler sich einer politischen Revolution gegen ihn bedienen würde, um ihn zu stürzen. Was dort unter der Herrschaft von Erich Koch geschah, hatte auch mit unseren Vorstellungen vom Reich nichts mehr zu tun. So wuchs auch in der Hitlerjugend ebenfalls durch andere Negativerscheinungen allmählich die Opposition. Es bestand die Auffassung, Wenn wir von der Front nach Hause kommen, dann räumen wir erstmal auf. Aber eine Revolution oder Revolte während des Krieges durchzuführen, hätte mit Sicherheit mehr Menschenleben gekostet als im Krieg selber. Der Russlandfeldzug hatte sich nicht zum erwarteten schnellen Sieg entwickelt. Der Untergang der 6. Armee in Stalingrad markierte den militärischen Wendepunkt. Die Verluste stiegen, die Todesanzeigen in den Zeitungen füllten Tag für Tag ganze Seiten. Für uns war es einfach eine Tragödie, der auch die angeordneten Trauertage entsprachen. Stalingrad war wie eine Zäsur. Der Scheitelpunkt schien überschritten. Als Jugendführer wollten wir nicht in Resignation verfallen. Denn die Forderung auf bedingungslose Kapitulation, wie sie am 14. Januar 1943 in Casablanca von Roosevelt gefordert wurde, führte uns vor Augen, was danach unser Schicksal sein würde. Es galt also, ein Zeichen nach vorn zu setzen. Darüber sprach ich mit meinem Mitarbeiter Gustav Memminger und in diesem Gespräch ergab sich als Antwort auf Stalingrad der Gedanke der Aufstellung einer freiwilligen Division aus den ältesten Jahrgängen der Hitlerjugend. Die erste Besprechung mit SS-Obergruppenführer Berger fand am 16.02.1943 statt. Kurz darauf befahl Hitler die Aufstellung der Division, die später die Bezeichnung 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend trug. Doch nicht alle sind bereit zu diesem Schritt. Einige leisteten sogar verstärkt Widerstand. In München fordern Sophie Scholl und ihr Bruder Hans öffentlich den Sturz Hitlers. Unter dem Namen Weiße Rose verteilten sie Flugblätter für die Freiheit und gegen den Krieg. Die Geschwister Scholl und einige ihrer Freunde wurden vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und sie waren sicher Idealisten. Und sie waren nun Studenten und sie haben diese Flugblätter verteilt und man hat sie zu Märtyrern gemacht. Wir haben es im Nachhinein erfahren. Wir hatten da auch keinen Einfluss. Das ist also eine schwarze Begebenheit, die wir hinnehmen mussten. Der Krieg veränderte zunehmend das Gesicht der Hitlerjugend. Immer häufiger mussten die Jungen und Mädchen Aufgaben von Erwachsenen übernehmen, weil diese zum Militärdienst eingezogen wurden. Sie arbeiteten zu Tausenden im Gesundheitsdienst, bei der Soldatenbetreuung, bei der Reichsbahn, in Näh- und Kochstuben, in Lazaretten, bei der Post, als Hilfsschaffnerinnen, im Nachrichtendienst und in der Landwirtschaft. Die Jungen wurden dabei zunehmend auch in militärischen Bereichen eingesetzt, als Polizeimelder, bei der Feuerwehr und bei der Bergung von Verschütteten nach Bombenangriffen. Nicht wenige von ihnen verloren bei der Brandbekämpfung und bei den Rettungsarbeiten nach den sich steigernden Bombardements der Alliierten unter einstürzenden Trümmern ihr Leben. Allen Problemen zum Trotz wurden beim BDM auch während des Krieges die musischen Aufgaben nicht vernachlässigt. Die Tatsache, dass es der Jugendführung gelang, ihren weiblichen Mitgliedern ansprechende Angebote zu unterbreiten, mag dazu beigetragen haben, dass eine politische Opposition aus den Reihen der Mädchen und jungen Frauen bis zum Kriegsende im Wesentlichen ausblieb. Bereits im Mai 1942 hatte Hitler angeordnet, dass der jeweils älteste Jahrgang der Hitlerjugend militärisch ausgebildet werden sollte. Die Ausbildung fand in dreiwöchigen Kursen in sogenannten Wehrertüchtigungslagern statt. Um eine Unterbrechung des normalen Arbeitslebens zu vermeiden, rückten viele Jugendliche freiwillig während ihres Urlaubs ein. Als Ausbilder wurden in aller Regel ehemalige HJ-Führer eingesetzt, die als Offiziere über Fronterfahrung verfügten. Über den erfolgreichen Abschluss wurde ein Kriegsausbildungsschein ausgestellt. Ende 1943 existierten mehr als 200 Wehrertüchtigungslager, in denen über 500.000 Jungen im Geländedienst, in der Waffenkunde und im Umgang mit dem Kleinkalibergewehr unterrichtet wurden. Zur Steigerung der Motivation erschienen hochdekorierte und beliebte Soldaten, die noch vor wenigen Jahren selbst aktive Mitglieder der Hitlerjugend waren und andere bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Sie vermittelten den Jungen den Eindruck, dass jeder von ihnen bei entsprechendem Einsatz ebenso erfolgreich sein könne wie ihre Vorbilder. Im Oktober 1943 entstand aus 20.000 HJ-Freiwilligen die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Nach ihrer Ausbildung wurden die Jungen im Juni 1944 im Westen gegen die alliierten Invasionstruppen eingesetzt. Warum wurde die Division Hitlerjugend im Rahmen der Waffen-SS und nicht im Rahmen der Wehrmacht aufgebaut? Arthur Axmann erinnert sich an seine in diesem Zusammenhang mit Reichsführer SS Heinrich Himmler geführten Gespräche. Ich hatte auch im Hinblick auf die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend mit ihm ein eingehendes Gespräch im Herbst 1943, wo ich ihm die Bedenken des Heeres mitgeteilt hatte, dass jeder Freiwillige für die Waffen-SS eine Entziehung des Unterführers für das Heer bedeutete. Und aus diesem Gespräch habe ich unverkennbar entnehmen können, dass er solche Elite-Divisionen nur in der Waffen-SS aufzubauen gedachte. Und so ist doch verständlich, dass diese Freiwilligen-Division der Hitlerjugend eine Division der Waffen-SS wurde. Die wachsenden Fronten und die Verluste der zurückliegenden Jahre hatten hohe Opfer gefordert. An der Heimatfront bestanden daher inzwischen die meisten Flak-Bedienungen nur noch aus Hitlerjungen. Aufgewachsen im Dritten Reich und erzogen in gläubiger Hingabe an ihre politische Führung, vertrauten die Jugendlichen der allgegenwärtigen Propaganda. Viele glaubten noch immer an den Endsieg. Doch gegen die militärische Übermacht ihrer Gegner waren sie chancenlos. Tausende bezahlten ihren Einsatz mit dem Leben. Juli 1944. In Hitlers Hauptquartier Wolfschanze explodiert eine Bombe. Der Attentäter Klaus Graf Schenk von Stauffenberg. Überzeugungstäter oder Landesverräter? Ich kannte ja Stauffenberg gut persönlich, denn die Reichsjugendführung hatte ja wegen der Nachwuchsfrage mit dem Befehlshaber des Ersatzheeres ja laufend zu tun. Das heißt also mit dem Generaloberst Fromm, mit dem General Olbricht und mit Stauffenberg. Denn Stauffenberg war ja praktisch der Stabsleiter. Und wir haben Stauffenberg sehr geschätzt, denn er war Frontsoldat, er war schwer verwundet, er war ein Idealist. Oberst Stauffenberg war für mich ein echter Überzeugungstäter. Für mich war Stauffenberg kein Landesverräter. Im Laufe des Jahres 1944 drohte im Osten eine Katastrophe. Die sowjetischen Armeen näherten sich dem Reichsgebiet. In den bedrohten Gauen begannen groß angelegte Schanzarbeiten. Mit tiefen Gräben sollten die vorrückenden russischen Panzer aufgehalten werden. Maßnahmen, die mit der Wirklichkeit des Krieges nichts mehr zu tun hatten. Der militärische Zusammenbruch war unausweichlich. Immer noch auf eine Wendung des Schicksals hoffend, beteiligten sich die Jungen und Mädchen in großer Zahl an den Verteidigungsvorbereitungen. Ein Führererlass vom 25. September 1944 befahl die Aufstellung des sogenannten Volkssturms. In ihm sollten alle 16- bis 60-jährigen Männer, die nicht der Wehrmacht angehörten, zur Verteidigung des Heimatbodens eingesetzt werden. Männer des Berliner Volkssturms, ihr habt soeben als Volkssturmmänner den Eid auf den Führer, auf die Freiheit des Reiches und auf die soziale Zukunft unseres Volkes abgelegt. Um eurem Volke zu beweisen, dass Deutschland über Millionen wehrbereiter und wehrentschlossener Männer verfügt. Noch immer zeichnete die deutsche Propaganda das Bild entschlossener Formationen, denen es gelingen würde, den vorrückenden Feind vernichtend zu schlagen. Ob in Lauban oder in Königsberg, an allen Frontabschnitten waren Jugendliche in die Kampfhandlungen verwickelt und nicht wenige von ihnen wurden für ihre mutigen Einsätze ausgezeichnet. Immer wieder berichten Quellen, dass auch Kampfverbände des BDM in die Kämpfe eingegriffen hätten. Stimmen diese Darstellungen? Dazu die ehemalige BDM-Reichsreferentin Jutta Rüdiger und Gisela Herrmann, die ehemalige BDM-Gebietsführerin von Berlin. Ganz am Kriegsende, ich glaube, es kann so die letzten zwei Monate gewesen sein vor Kriegsende, habe ich freigegeben den Mädeln, dass sie sich im Pistolenschießen ausbilden lassen könnten, aber nur zur Selbstverteidigung, wenn sie in äußerste Bedrängnis geraten würden. Und das war eigentlich alles. Und ich habe dann zwar erfahren später, dass in Berlin auch welche mit der Panzerfaust geschossen haben, aber auch das waren keine Verbände des BDM, sondern es waren wahrscheinlich letzte Verzweiflungstaten von einzelnen Mädeln, die einfach nicht mit ansehen konnten, was da überhaupt alles passiert. Als die Gerüchte von hauptsächlich Ostpreußen und aus den Ostprovinzen kamen, von den Übergriffen der Russen auf die Zivilbevölkerung, fasste ich den Entschluss, Führerinnen an der Waffe ausbilden zu lassen, ausschließlich zur Selbstverteidigung. Das habe ich auch durchgeführt. Es waren ungefähr 200, die sich freiwillig meldeten. Viel mehr in Wirklichkeit. Die wurden 14 Tage in ein Wehrertüchtigungslager ausgebildet. Und dann kehrten sie nach Hause in ihre Einheiten zu ihren Aufgaben während des Krieges zurück. Am 20. März empfing Adolf Hitler im Garten der Reichskanzlei eine von Arthur Axmann geführte Abordnung von 20 Hitlerjungen, die stellvertretend für die ganze deutsche Jugend mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Die Deutsche Wochenschau veröffentlichte die Schilderungen der Jungen, um den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu stärken. In der Nacht vom 29. auf 30. August war, wie gemerkt, auf Saarbrücken ein Großangriff gerichtet. Wir Jungs in der Heimatflak hatten die Aufgabe, diese Flieger zu bekämpfen. Und uns ist es auch gelungen, sie bis aufs Äußere zu bekämpfen und eine Maschine konnten wir zum Abschießen zwingen. Es ist euch also vor allem gelungen, die feindlichen Maschinen möglichst weit vom Stadtgebiet abzudrängen. Jawohl. Durch einen Ausfall in der Batterie aber bist du auf einmal zu einem ganz wichtigen Mann geworden. Du bist Richtkanonier geworden, Richtschütze, ne? Jawohl. Und wie ist es da gewesen? Ja, ich habe mich in die Maschine reingeschwungen und habe da meine Sache gedreht, nicht wahr? Habe da aus dem Rohr rausgefuttert, was rausging, nicht wahr? Und da habe ich 260 Schuss rausgejagt. 260 Schuss an einem richtigen Jungen wie dir, blondschopfig und mit frischen, kecken Augen, muss das ja auch Spaß machen, ne? Jawohl. Und da hast du ja auch allerseits Anerkennung gefunden. Doch alle Opfer waren vergebens. Am 23. April 1945, die Außenbezirke Berlins sind bereits besetzt, fordert Hitler Axmann auf, sich täglich bei ihm zu melden und an den Lagebesprechungen im Führerbunker teilzunehmen. Axmann, melden Sie sich jetzt immer täglich bei mir. Und das war die Entscheidung dafür, dass ich die letzten Tage, als andere auszogen, im Bunker eingezogen. Während Hitler im eingeschlossenen Berlin letzte Szenarien einer Abwehrschlacht entwickelte, brachen die Fronten überall im Reich zusammen. Obwohl die deutsche Wehrmacht längst geschlagen war, gingen die Angriffe der alliierten Luftflotten unvermindert weiter. Zehntausende unschuldiger Frauen und Kinder fallen noch in den letzten Kriegstagen den Bombardements zum Opfer. Darunter auch zahllose Hitlerjungen, die als Melder, Flakhelfer und bei der Brandbekämpfung ihre Pflicht erfüllten. Als der Rote Meer an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampflinie geschafft. Untergangsstimmung lag über dem sterbenden Reich. Im Lazarett der Reichskanzlei arbeiteten zu dieser Zeit noch immer BDM-Mädchen als Krankenschwestern. Die verantwortliche BDM-Gebietsführerin von Berlin erinnert sich. Es waren 24 Führerinnen unten im Bunker, die als Schwestern arbeiteten. Und ehe die Russen die Reichskanzlei übernahmen, kamen alle zu mir und wir haben von ihrer Dienstkleidung die Abzeichen abgemacht, haben die in weiße Blusen verwandelt und lange Hosen hatten sie an. Da war kein Gedanke an Aussteigen. Der Krieg ist verloren. Der Führer ist tot. Mit dem Untergang des Dritten Reiches endete auch die Geschichte der Hitlerjugend. Die Symbole des Nationalsozialismus werden zerstört und verbrannt. Beteiligt daran sind auch Jungen, die noch wenige Tage zuvor die HJ-Uniform getragen hatten. Hunderttausende von Hitlerjungen geraten im Westen in Gefangenschaft. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Für viele Jugendliche, die ihre Familien im alliierten Bombenhagel verloren hatten, war die Hitlerjugend die letzte Zuflucht. Jetzt sind sie allein, heimatlos. In den Gesichtern spiegelt sich Verzweiflung und Angst vor der Zukunft. Die Alliierten entlassen die meisten von ihnen nach wenigen Wochen in die zerbombten Städte. Im Osten ist die Situation dramatischer. Die meisten Hitlerjungen werden nach Russland verschleppt und nur wenige kehren nach jahrelanger Zwangsarbeit in Bergwerken und Zechen zurück. Angehörige der Wehrwölfe, einer Organisation, die den Kampf gegen die Besatzer fortführen wollte, wurden inhaftiert und hingerichtet. Noch im Juni 1945 erschießen die Amerikaner in Braunschweig einen 16-jährigen ehemaligen Hitlerjungen. Angeblich hat er gegen die Besatzungsmacht gekämpft. November 1945. Eröffnung des Hauptkriegsverbrecherprozesses in Nürnberg. 23 Personen und 7 NS-Organisationen sind angeklagt. Nicht aber die Hitlerjugend. Auch Baldur von Schirach wird nicht wegen seiner Tätigkeit als erster Reichsjugendführer angeklagt und verurteilt, sondern wegen seiner Aktivitäten als Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien. In dieser Stunde, da ich ein letztes Mal zu dem Militärgericht der 4 Siegernächte spreche, möchte ich mit reinem Gewissen unserer deutschen Jugend bestätigen, dass sie an den durch diesen Prozess festgestellten Auswüchsen und Entartungen des Hitlerregimes vollständig unschuldig ist, dass sie den Krieg niemals gewollt hat und dass sie sich weder im Frieden noch im Kriege an irgendwelchen Verbrechen beteiligt hat. Wie beurteilt sein damaliger Nachfolger Arthur Axmann seine eigene Rolle und seine moralische Verantwortung als Reichsjugendführer der Hitlerjugend? Es ist klar, dass ich mir heute sagen und vorhalten lassen muss, gerade Sie haben durch Ihre Motivierung für dieses Dritte Reich und für den Nationalsozialismus einem Regime gedient, in dem Untaten und Verbrechen vorgekommen sind. Deswegen werden mich viele für schuldig halten. Aber ich persönlich habe dieses moralische Schuldgefühl nicht, weil ich seit meinem 15. Lebensjahr im guten Glauben bis zum letzten Ende für mein Land eingetreten bin. Eine Produktion der Polarfilm und Medien GmbH 2006. Sprecher Matthias Pollier. Aufnahme Markus Ohm und Sascha Nölke. Bearbeitung Katharina Behrens. Buch Karl Höfkes.